Wird gemacht. Gibt's sonst was Schönes Neues, Joe? Kein bisschen was, sagt Joe. Ich war oben in City Arms auf der Versammlung. Und was war denn da, Joe? Viehhändler, sagt Joe. Wegen der Maul- und Klauenseuche will ich den Bürger gleich brühwarm stecken. Sind wir also rum bei der Linenhall-Kaserne und an der Rückseite vom Gericht lang und haben uns so über alles Mögliche unterhalten. Anständiger Kerl, der Joe, wenn er es hat. Aber wann hat er's schon mal? Jesus, ich muss doch noch immer daran denken, so ein ausgepichter Fuchs, der Garrity, klaut am helllichten Tag und man kann ihm nicht beikommen. Wegen, dass er ohne Gewerbeschein macht, sagt er. In Innisfail aber, dem Schönen, da liegt ein Land, das Land des heiligen Mädchen. Da erhebt sich ein Wachturm, von Menschen schon fern zu erblicken. Dort schlafen die mächtigen Toten, als wie im Leben sie schliefen. Krieger und Fürsten von hohem Ruhm. Ein liebliches Land ist's wahrlich, mit murmelnden Wassern, fischvollen Strömen, da selbst sich tummelt der Knurrhahn, die Scholle, die Plötze, die Heilbutte, der geschuppte Schellfisch, der zweijährige Lachs, die Kliesche, der Glattbutt, die Flunder, der gewöhnliche gemischte Fisch ganz allgemein und noch manch anderer Bürger des Wasserreichs, ein Völkchen insgesamt, zu zahlreich, als dass man es könnte aufzählen. In milden Brisen aus West und aus Ost wiegen die ragenden Bäume nach allen Richtungen ihr erstklassiges Blattwerk, die leicht bewegliche Sykomore, die Libanon-Zeder, die schlanke Platane, der eugenische Eukalyptus und andere Zierden der baumlichen Welt, mit welchen jene Gegend recht wohl versehen ist. Liebliche Maiden sitzen in dichter Nähe der Wurzeln der lieblichen Bäume und singen die allerlieblichsten Lieder, derweil sie mit allen möglichen lieblichen Sachen spielen, als da sind Goldbarren, silbrige Fische, Heringsfässlein, Aalnetze, junge Kabeljaus, Forellenreusen, purpurne Seegämmen und neckische Insekten. Und Helden reisen von fern herbei, sie zu freien, von Iblana bis Livmagi, die unvergleichlichen Fürsten des ungefesselten Munster und Connachs, des gerechten und des sanften und schlichten Leinster und von Crachens Land und von Amach, dem Herrlichen, und vom gar edlen Distrikte Boyle, Fürsten, die Söhne von Königen. Sind wir denn also zu Barney Kiernan rein? Und na klar, da sitzt der Bürger auch dick in seiner Ecke und unterhält sich großkotzig mit sich selbst. Und der verdammte räudige Köter Gary Owen hockt ebenfalls da und wartet, was ihm der Himmel heute wieder in die Kehle regnen lassen wird. Da sitzt er, sag ich. Und der verdammte Köter fängt gleich an zu knurren, dass es einem kalt über den Buckel laufen könnte. Wenn eine leibhaftige Tat der Barmherzigkeit, wenn dem mal jemand das Leben aus den Knochen schlagen würde, dem verdammten Vieh. Gerade habe ich noch gehört, und das soll Tatsache sein, da hätten Polizeimenschen in Sentry, der mal bloß so längs kam mit einem blauen Papier, bloß einen Gewerbeschein oder so, dem hätte er glatt halb die Hosen weggefressen. »Halt und die Losung«, sagt er. »Lass gut sein, Bürger, gut Freund hier.« »Kann passieren.« »Gut, Freund«, sagt er. Dann reibt er sich mit der Hand das Auge. »Und«, sagt er, »was haltet ihr so von den Zeiten?« Spielt den wilden Mann und Rory of the Hill. Aber weiß Gott, der Joe ist der Lage gewachsen. »Ich glaube, der Markt zieht an«, sagt er, und lässt die Hand an seiner Forke niedergleiten. Und da klatscht sich, weiß Gott, der Bürger mit der Klaue auf den Schenkel und sagt, »Die ausländischen Kriege sind der Grund dafür.« Und Joe sagt, den Daumen in die Tasche gehakt, die Russen sind's. Die Russen, die wollen alles tyrannisieren. Mensch, Joe, sag ich da, jetzt lass mal den verdammten Mumpitz. Ich habe einen Durst im Leibe, den gebe ich nicht für eine halbe Krone weg. Sprich das entscheidende Wort, Bürger. Wein des Landes, sagt er. Und du, sagt Joe, Dito. McAnaspy, sage ich. Drei Pinten, Terry. Und was macht die alte Pumpe, Bürger? »Funktioniert wie nie, Achara«, sagt er.

Der Wirt verneigte sich abermals und gab zur Antwort: Was sagt ihr, gute Herren, zu einer Pastete von jungen Tauben, ein paar Schnitten Wildbret, einem Rückenstück vom Kalb, Pfeifente mit knusprigem Schweinespeck, einem Eberkopf mit Pistazien, einer Schüssel voll lieblichen Eierrahms, einem Mispel und Rheinfarn und einer Karaffe alten Rheinweins? Ei, beim Himmel, schrie da der letzte Sprecher, das möchte mir wohl gefallen. Pistazien! Aha, schrie der mit den angenehmen Zügen. Ein armes Haus und eine leere Speiskammer, hat er gesagt. Das ist mir ja ein lustiger Spaßvogel. Kommt denn Martin also rein und fragt, wo Blum wäre. Wo der ist, sagt Lenehan, ausgezogen, die Witwen und Waisen zu betrügen. Ist das nicht Tatsache, sagt John Weiss, was ich dem Bürger über Blum und den Sinn Fein erzählt habe. Aber schließlich und endlich, wieso soll ein Jude sein Land nicht ebenso lieben können wie der nächstbeste andere auch? Ja, wieso eigentlich nicht, sagt J.J., wenn er ganz sicher ist, um welches Land es sich dabei handelt. Also was ist er denn nun eigentlich? Jude oder Heide? Oder römischer Katholer oder Protestant? Oder was zum Teufel sonst? Sagt Ned. Beziehungsweise, wer ist er? Er ist ein abtrünniger Jude, sagt Martin, aus irgendeinem Kaff in Ungarn. Ist er nicht ein Vetter von diesem Dentisten Blum, fragt Jack Power. Keineswegs, sagt Martin, bloß Namensvettern die beiden. Er hieß früher Virag, sein Vater hieß so, der sich vergiftet hat. Er hat das amtlich ändern lassen, der Vater. Das also ist der neue Messias für Irland, sagt der Bürger. Insel der Heiligen und Weisen. Na, die warten ja immer noch auf ihren Erlöser, sagt Martin. Was das betrifft, wir ja auch. Ja, sagt J.J. Und bei jedem männlichen Wesen, das geboren wird, denken sie, es könnte vielleicht ihr Messias sein. Und jeder Jude ist, wer weiß wie aufgeregt, glaube ich, bis er weiß, ob er nun Vater geworden ist oder Mutter. Er wartet, dass jeder Moment es ihm bringt, sagt Lennon. Ah, bei Gott, sagt nicht. Da hättet ihr ihn sehen sollen, Blum. Bevor dieser Sohn von ihm, der dann gestorben ist, bevor der geboren wurde. Ich bin ihm damals auf den Südstadtmärkten begegnet, wie er eine Dose Nivis Babynahrung kaufte, 6 Wochen bevor seine Frau niederkam. Au ventre sa mère, sagt J.J. Und das nennt ihr einen Mann, sagt der Bürger. Ich möchte doch direkt wissen, ob er sein Ding überhaupt jemals irgendwo reingekriegt hat, sagt Joe. »Naja, immerhin sind 2 Kinder geboren worden«, sagt Jack Power. »Und wen verdächtigt er?«, sagt der Bürger. »Bei Gott, manch wahres Wort wird im Scherz gesprochen. Ist eins von diesen gemischten Mitteldingern er. Lag einmal im Monat, hat Pisser mir erzählt, mit Kopfschmerzen in dem Hotel wie eine Edelnutte, die ihre Tage hat. Versteht ihr, was ich damit sagen will?« Es wäre glatt eine Tat Gottes, einen Kerl von der Sorte beim Kragen zu packen und ins Meer zu schmeißen. Verdammt nochmal. Totschlag in Wahrung berechtigter Interessen. Haut da einfach ab mit seinen 5 Pfund, ohne wie ein richtiger Mann eine Runde zu schmeißen. Rutsch mir doch den Buckel runter. Nicht mal so viel, um einem Sand in die Augen zu streuen. Liebe zum Nächsten, sagt Martin. Aber wo steckt er nun? Wir können nicht warten. »Ein Wolf im Schafspelz«, sagt der Bürger, »das ist er. Virag aus Ungarn. Ahasver nenne ich ihn. Verflucht von Gott.« »Hast du Zeit für einen kleinen Schluck, Martin?« sagt Ned. »Hm, aber nur einen«, sagt Martin, »wir müssen uns beeilen. Und du, Jake? Crofton? 3 halbe, Terry.« »Nun«, sagt Martin und klopft nach seinem Glas, »Gott segne alle, die hier sind.« ist mein Gebet. Amen, sagt der Bürger. Und das wird er bestimmt auch tun. Und beim Klange des Messglöckleins zog, geführt von einem Kreuzträger mit Akoluten, Rauchfassschwingern, Schiffchenträgern, Vorlesern, Türhütern, Diakonen und Subdiakonen, die gesegnete Schar der Mitren geschmückten Äbte, Prioren, Bistumsverweser, Mönche und geistlichen Brüder heran.